1c. Jetzt sind Sie dran. Hören Sie und antworten Sie auf die Fragen. 1. Warum kommst du so spät? Ich habe ganz knapp meine Trambahn verpasst. 2. Was machst du beruflich? Ich bin selbstständig und arbeite als Übersetzer für verschiedene Verlage. 3. Was machst du in deiner Freizeit? Reiten ist mein Lieblingssport. Ich schwimme gern, segle und fahre Ski. 4. Wohnst du allein? Nein, ich wohne mit meiner Schwester in einer WG.